Schäden auf den Philippinen bekannt. Das ist leider jetzt noch sehr schwer zu sagen. In einer Ortschaft, wissen wir, wurde eine Sturzflut ausgelöst. Die hat einen Menschen in den Tod gerissen. Die Behörden haben ja auch Tsunami-Alarm ausgelöst und nach erstem Anschein sind tatsächlich viele, viele Menschen aus den Küstenregionen geflüchtet. Wir haben aber bislang noch nichts von großflächigen Überschwemmungen oder gar meterhohen Tsunamiwellen gehört. Danke, Christiane Ulrich. Negativrekord am Arbeitsmarkt. Noch nie waren so viele Menschen in den 17 Euro-Ländern ohne Job. Durch die Wirtschaftskrise ist die Zahl der Arbeitslosen auf 18 Millionen gestiegen, ein neuer Höchstwert. Betroffen sind vor allem die Krisenstaaten Spanien und Griechenland. Im Süden Spaniens sind tausende Menschen auf der Flucht vor riesigen Waldbränden. Die Flammen bedrohen 5 Ortschaften an der Costa del Sol, darunter ist auch der Badeort Marbella. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, 5 wurden verletzt. Ein Hotel mit 200 Gästen musste komplett geräumt werden. Rund 800 Feuerwehrleute, Soldaten und Freiwillige sind im Einsatz, um die Brände zu bekämpfen. Beim HSV wird gefeiert. Raphael van der Vaart kehrt zum Fußball-Bundesligisten zurück. 13 Millionen Euro kostet die Hamburger die Rückholaktion vom englischen Premier League-Verein Tottenham Hotspur. Van der Vaart erhält einen 3-Jahres-Vertrag bis 2015. Der 29-Jährige hat bereits von 2005 bis 2008 für den HSV gespielt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. 3:07, hallo Autofahrer. Nochmal der Blick auf die Straßen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt. Zwischen Kreuz Waldorf und Heidelberg-Schwetzingen stehen Sie momentan 10 Kilometer im Stau. Geblitzt wird zwischen Aachen und Freistädt in der 70er-Zone, in Offenburg in der Ortenberger Straße Richtung Ortenberg in Höhe der Abzweigung Schwarzwaldstraße, auf der B33 Gutach-Obertal Richtung Hausach und an der Bierpflimmler-Brücke Altenheim-Eschau auf französischer Seite von Deutschland kommend in der 70er-Zone. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss, wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und kommen Sie gut in den September. Lang ist nicht mehr hin und jetzt Zeit für die Partylegende. Charlie 2000 hier bei Hitradio Ohr. Machen Sie es gut, tschüss. Sie wissen lassen, dass Sie die folgende Sendung beunruhigen könnte. Die Sendung ist schockierend und nicht zuletzt angsteinflößend. Sie wurden gewarnt. Das hat uns noch gefehlt. Also ich weiß nicht. Der Horrortrip in die Welt von Studios bis zum bitteren Ende. Back to the beginning we go. So we back in the club. Our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, tonight, the day. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. You know,

Village People. Und Cat Perry. Ja. Heute haben wir noch einige Leckerbissen. 80er, 90er. Eine neue deutsche Welle Spezialsession haben wir natürlich auch. Ja, wir haben wieder jede Menge Spaß. Mashups ohne Ende, das zum Beispiel von Belinda Carla hier. Und ein unvermeidlicher ist natürlich auch schon wieder da. Al, komm rein! Al, du kennst sie doch. Du kennst sie doch hier aus, komm rein! Wo ist die Vergnügungsabteilung? Schon wieder. Schon wieder unverschämt gleich am Anfang. Ja, pass auf. Du gibst jetzt den Countdown oder ihr Bandis gibt jetzt den Countdown vor, okay? Dass man richtig losgehen kann. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt kann die Post abgehen. Ja. Dankeschön, Al. I think I'm dead with a shit ton of news. daran, dass er jetzt so gut der Belinda Carla gepasst. Hey! Ladies and Gentlemen, Hit Radio Uhr. Einfach nur dran. Inzwischen sage ich 19 Uhr und 34. Noch zwei Radarmeldungen, die sind noch aktuell zwischen Aachen und Freistädt in der 70er-Zone und Offenburg, Ortenberger Straße Richtung Ortenberg, Höhe Abzweigung Schwarzwaldstraße. Ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. der Eiffelturm zu Paris oder die Teatro alla Scala zu Mailand, so gehört der Strohhalm zum Ballermann. Was würde ich nur ohne dich tun? Der Strohhalm besteht seit vielen Jahren aus Kunststoff und nicht mehr aus Stroh, was den Kunden am Ballermann allerdings scheißegal ist. Wir wollen die Möpse sehen, wir wollen die Möpse sehen. Verbringen Sie am Ballermann mit ein paar Freunden einen netten Abend. Bestellen Sie einen großen Glaskrug mit einem alkoholischen Getränk, zum Beispiel Wodka Lemon, Wodka Red Bull oder einfach Wodka! Führen Sie entsprechend der Anzahl Ihrer Freunde die Strohhalme in den Krug ein und zusätzlich 15 weitere für die netten Gäste, die sich Ihrer gemütlichen Runde anschließen werden. Oh, geil! Freisaufen! Und demnächst verrate ich Ihnen, warum die Strohhalme auch untereinander getauscht werden und wie Sie Ihren Herpes behandeln können. Immer! Das ist ja schön. Ja. Hallo Nachtschwärmer. iRadio. You're listening to Radio Show The Sessions. Showtime. I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Another shit can keep holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted and formed, this is a hell of a concept. We make it hype, and you wanna step with this. Shape plays on a fade, slots like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, my rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose, magnetize. Hey Leute, aufgepasst! Hier ist der absolute Hammer für euch! Ist nicht wahr! Hier auf Maximum, auf Maximum! One, two, three, together! Wenn früh am Morgen die Werkzeuge

Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und eine Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. La, la, la, la, la, la, la, la. Übrigens, tolle Tipps, Infos und Produkte, die Energie und Geld sparen, finden Sie im neuen Turm Energiesparkatalog. Jetzt kostenlos in Ihrem Turm Baumarkt. Turm, der Baumarkt. Saftige Wiesen, glückliche Kühe und ein atemberaubendes Alpenpanorama. Doch im Dezember ist Schluss damit. Die Hitradio Pistengaudi ist zurück. Wir starten die große Haseninvasion. Das große Saisonopening vom 14. bis 16. Dezember in Galtür. Ab sofort wieder buchbar. www.hitradio.de. Wie schnell vergeht eigentlich ein Tag? Ein Tag dauert 100 Sekunden. Alles, was die Region bewegt, als Video auf mittelbadische-presse.tv. Jeden Tag neu, jeden Tag aktuell, jeden Tag ab 18 Uhr. Kostenlos im Netz, die Ortenau in 100 Sekunden und viele weitere Videos. mittelbadische-presse.tv. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag nach Schwemmer im Codex. Weil das Codex hat jetzt 6000 gefällt mir Klicks bei Facebook. Und aus diesem Anlass gibt es für alle Fans, die gefällt mir angeklickt haben, 20 Euro Freiverzehr. Bis 0 Uhr ist das gültig. Wie kommt ihr zu diesem Formular? Ihr geht auf die Fanseite von Codex, also www.facebook.com/codex.club und druckt das aus. Ist das möglich, Nachschwimmer? Könnt ihr das machen? Auf einem DIN A4 Blatt. Ja, super. Und nach 23 Uhr gibt es da wieder die Live-Übertragung Maximum Clubbing. Super. Codex Club in Aachen. Wow. Morgen geht's auch wieder was ab. Morgen ist Single Party. Wir haben viel zu viele Singles. Und da muss man was dagegen tun. Jeder, der den Club betritt, ob Single oder nicht, bekommt ein Single-Nummer. Und kann damit Briefe schreiben und empfangen. Dazu gibt's noch die Statusbändchen, wo euren Status anzeigt. Zum Beispiel grün, für alles offen. Pink, welcome to Panda Rosa. Oder rot, kein Interesse. Für Ladies morgen bis 0 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Ja, spitzenmäßig. Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Das ist das Wochenende im Codex Nachtschwärme. Yeah. Jetzt machen wir 90er Spezial. 90er Spezial. Oh yeah. Oh yeah. Let's begin. Energy, energy. Tag team, back again. Check it, direct it, let's begin. ganz kurz vor 20 Uhr, 90er Spezial im Augenblick. Ich guck mal in die Mails rein. Der Stefan Meyer aus Bad Petersdahl schreibt: Hi Charlie, grüße Barbara, Susianna, Udo, Inge, Georg, die beim Weinfest in Oberkirch heute Abend sind. Ja, dann grüßen wir. Noch so viel von den 90er Nachtschwärmern, da könnten wir stundenlang nur 90er hören. Aber ich bin wieder heißen Diskussion mit Kelly, der Tochter von meinem Freund Al. Ich möchte ja immer mit ihr ausgehen, aber Al ist dagegen. Ich hatte ja vorgestellt, Kelly, wir gehen nachher aufs Weinfest nach Oberkirch. Ja? Sie meint mit der Familie und so. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt: Sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Ja, aber alle sind doch nicht so bald Bundys, hä? Komm, sprich mal mit deinem Vater. Ja, und er stinkt. Was denn? Naja, das ist nicht fair. Er verwest. Aber er ist halt über das Verfallsdatum hinaus. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need safety for? You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. Just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Und jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus. Super, Adele mit Rio. Ja, Kelly, ruf mal deinen Vater her. Das ist nicht mein Daddy, das ist mein Vater. Let's go, the weekend is up. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday.

Was Codex macht, jeder, der den Club betritt, egal ob Single oder nicht Single, bekommt eine Single-Nummer und kann damit Briefe schreiben und oder empfangen. Dazu gibt es noch Statusbändchen, wo einem der Status angezeigt wird. Grün zum Beispiel, bin für alles offen, rot, kein Bock und so weiter. Ja. Und für alle Ladies, die bis 0 Uhr kommen, 10 Euro Freiverzehr morgen Samstag. Und nächsten Freitag, übrigens 7. September, die letzte Schaumparty dieses Jahr. Mehr unter codex-club.de. Halt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich am Freitagabend. Und hier geht's ins Wochenende mit vollem Power. Herzlich willkommen. Ich habe hier zu, sagen wir mal, zu 95% Mashups, also veränderte Songs. Und jetzt habe ich was ganz Krasses. Es wird immer krasser nach Tremor. Das wird immer furchtbarer. Könnt ihr euch ein Mashup vorstellen zwischen Wildiger Herzbuben und Rammstein? Ja, bitteschön. You're listening to the world's famous. This is Radio. This is Radio. Schwärmer-Spezial. Das absolut bescheuertste, was man sich denken kann. Bekloppt, dämlich, brandgefährlich und total beknackt. Das ist toll, da ist eine Therapie fällig. Der Pflichttermin heute Abend. Wer könnte da rein sein? It's party time. Let's party! Hallo.

und ein atemberaubendes Alpenpanorama. Doch im Dezember ist Schluss damit. Die Hitradio Pistengaudi ist zurück. Wir starten die große Haseninvasion. Das große Saisonopening vom 14. bis 16. Dezember in Galtür. Ab sofort wieder buchbar. www.hitradioohr.de. Hitradio Ohr präsentiert 200 Jahre Reifmedien. Die Zeitung hat Geburtstag. Feiern Sie mit. 7. September, Marktplatz Offenburg. Seien Sie Teil eines unvergesslichen Open-Air-Konzertes mit Dieter Thomas Kuhn im Zentrum der Stadt. Wir freuen uns auf Sie. 7. September, Marktplatz Offenburg, ab 18 Uhr. Tickets bei Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse. Alle Infos unter www.stadtklang-open-air.de. Hitradio Ohr gratuliert und lässt die Korken knallen. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend im Codex Nachtschwimmer. Heute Abend. Heute Abend bedankt sich das Codex für die 6000 Gefällt mir-Klicks bei Facebook. Und dafür gibt's was? Nämlich 20 Euro Freiwürze für ein Formular, das ihr von der Codex-Seite aus ausdrucken könnt. Ein DIN A4 Formular, wo bestätigt, dass ihr Gefällt mir angeklickt habt. Unter www.facebook.com/Codex Club. Schaut mal da rein, macht schon mal. Es gilt aber nur bis 24 Uhr. Dann gibt es 20 Euro Freiverzehr. Die Party gefällt mir. Ja, genau. Und ab 23 Uhr kommt die Live-Übertragung hier über Hitradio direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag Single Party im Codex. Jeder, der den Club betritt, aber muss nicht, egal Single oder nicht, bekommt eine Nummer, eine Single-Nummer. Und da kann man dann Briefe schreiben oder empfangen. Da gibt es eine Poststelle. Na? Dazu gibt es Statusbändchen, wo ihr euren Status anzeigt. Zum Beispiel grün, für alles offen, rot, kein Bock. Oder pink, willkommen, du Ponderosa. Und dass das also immer Frauenüberschuss, total, bei der Single-Party, auch sonst. Für alle Ladies, bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr, morgen, Samstag. Formulare gültig. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer? Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Lieber Service. Okay. You're in the mix with DJ. DJ. Jetzt machen wir nochmal 90er Spezial. Los geht's mit Master Boy. We'll be right back. night. Pump up the party, turn on the light. Rag, like just an illusion. On the mic to clear the confusion. Get up and dance, dance into the funky groove. Let's see you party, people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Let's do the new jack hustle. Shake it really, flex your muscles. Everybody, shake your body. Will McCoy wanna see your party. Like the brother with a mic in the hand. Let's clap your hands right through the jam. Like a boat from the blue, I'm breaking too. I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line. The motivation's guaranteed at all the time. The rhyme rocks to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party. Turn up the party. Let's do the new jack hustle. Shake it really, flex your muscles. Everybody shake your body. Will McCoy wanna see your party. Like the brother with a mic in the hand. Let's clap your hands right through the jam. Like a boat from the blue, I'll break it too. Spezial der Best of. Kurz vor 21 Uhr. Jump up around, party people, come along, enjoy the sound. I'm on the mic to pump up the jam. Back again, let's see the funky caravan. I'm the rapper, the top of the roll. He's the DJ, say ho. Round and round, so let's get down. The real McCoy is in your town. Eine heftige Diskussion nach Schwemmer. Jetzt bin ich richtig sauer auf dich, ja. Ich wollte mit Kelly nachher nach Oberkirch gehen, aber nein, du hast wieder was gemacht. Und sie wird morgen auch nicht kommen können. Ja, du hast sie weggeschickt. Also das, Peggy, das stinkt uns, oder? Zufrieden, du Schwachkopf? Wir sind sauer auf dich, Al. Und du weißt, was das bedeutet. Oh nein, Peg, bitte keinen Sex, um Gottes Willen. Oh, Peg, ich flehe dich an, alles nur keinen Sex. Bitte verschone mich. Nein, nein, nein, nein, nein. Willst du dir nicht erst deine Zähnchen putzen? Vor dem Sex? Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track. Yankee Smash of 4. Hit Radio Ur, mein Radio. Today's hit music, Lemon Radio. Musica. No! Yeah. Linkin Park. Mal ganz anders. Yeah. My radio. You're listening to Radio Show The Sessions. Club Night. Showtime.

Ihr müsst auf der Facebook-Seite vom Codex das A4-Formular ausdrucken. Das geht auf facebook.com/codexclub. Und da könnt ihr das ausdrucken und mitbringen. Die Aktion gilt bis 0 Uhr. 20 Euro Freiverzehr nach Grammar. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und ab 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Das wisst ihr schon. Und morgen Samstag ist die Single-Party. Jeder, der den Club betritt, egal Single oder nicht, bekommt eine Single-Nummer. Wer keine will, bekommt natürlich keine. Und kann damit Briefe schreiben oder Briefe empfangen. Dazu gibt es noch Statusbändchen, wo einem der Status anzeigt. Zum Beispiel hätte jemand ein grünes Bändchen an. Ich bin für alles offen. Rot heißt Stopp. Oder Pink, Welcome to Ponderosa. Und für alle Ladies morgen bis zu 24 Uhr 10 Euro frei Verzehr. Alles klar? Man sieht sich im Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Mäßig, eh? Usher, Bee Gees. Ja. Freitagabend, ab geht's ins Wochenende. Hey, was ist denn das? Was ist denn hier los? Ich steh drauf. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on.

Die haben wir heute ja öfters dran, ha? Okay, Folgendes hatte sich zugetragen. Ein paar Wissenschaftler wollten herausfinden, wer das größte Gehirn hat. Blondinen, Brünette oder Schwarzhaarige? Also schneiden Sie zuerst bei einer Schwarzhaarigen den Kopf auf. Da finden Sie ein sehr großes Gehirn. Danach kommt die Brünette an die Reihe. Auch dieses hat ein großes Gehirn, aber nicht so groß wie die Schwarzhaarige. Als letztes kommt die Blondine dran. Die schneiden den Kopf quer durch und alles, was sie darin finden, ist ein Draht, der von der einen Seite des Kopfes zur anderen führt. Na, da stehen sie jetzt da. Dann nimmt einer einen Seitenschneider und zwickt den Draht durch. Auf einmal fallen beide Ohren weg. Das ist ja nicht normal. Dankeschön. Blondes Haar. Hallo Blondies. 17 Jahre blondes Haar. Dankeschön. Ja, es ist alles nur Spaß, ne? Hey! Dankeschön, Mr. Big. Und ich ich sage Hallo Blondies. Oh Gott, sag mir, ich habe einen Gehirntumor und das ist nur ein Nebeneffekt von der Chemotherapie. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Aber jetzt kommt's. Das strapaziert meine Brüste nicht so. So hat jeder was davon. Ja! Fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen? Ja, Kelly, ja, das wissen wir ja. Mann, was geht denn da ab? Hitradio auf FM. Yo, you're listening to In The Mix, 1 hour of pure music. We got not one DJ, but two. He'll rock the house for you. Wochenende. Einfach näher dran. Nichts für schwache Nerven. Wochenende. Appreciate my lead. 21:42 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, willkommen. Ich weiß noch nicht, was heute mit dem los ist, mit dem Bandi. Der Till, der dreht bald durch. Was ist denn? Während du deine wertvolle Zeit hier sinnlos verplempert hast, ist mir eine Riesenidee eingefallen. Hey, mal langsam, ja? Das ist meine Idee, also nennen wir es auch nach mir. Schuhhaus McBurger. Das ist eine Kombination aus Schuhladen und Burgerbude. Ach, übrigens, habe ich gesagt, dass die Burger, die man dort kauft, die Form von Schuhen haben? Das ist kein Beschiss. Du spinnst, das ist Beschiss. Schmerzlos nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik aufstellen? Das ist ja furchtbar. Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, ist das klar? Madonna mit Popcorn. Eine ganz originelle Mischung. Yeah. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. 1025. Entspannen Sie vom Alltagsstress. 1025 Meter über dem Alltag. Sommerfrische. Im Wellness-Hotel Schliffkopf erleben Sie den Schliffkopf zu jeder Jahreszeit. Infos unter www.schliffkopf.de. Natürlich erholen im Wellness- und Naturressort Schliffkopf. 1025 Meter über dem Alltag. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dankbar sein für Glück, Gesundheit und Talente. Sie wollen anderen Menschen etwas von ihrem Glück abgeben? Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung mit Menschen, die sich über ihre Hilfe freuen? Warum kennen wir sie dann noch nicht? Kommen Sie ehrenamtlich ins Team der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch. Im Web lebenshilfe-offenburg.de. Wir brauchen und freuen uns auf Menschen wie Sie. Hot Summer Festival 2012. Finale. Das letzte Sommerfest im Musikclub OM. Wir feiern gemeinsam mit Hitradio Ohr 13 Jahre O2. Und auch dieser letzte Geburtstag wird ausgiebig gefeiert. Sommer, Sonne, Strandfeeling. Große Freiluft-Area mit Mega-Outdoor-Bühne, Cocktail-Lounge, Gewinnspielen, Bullriding und vielem mehr. O2 wird 13. Hitradio Ohr feiert mit dem Musikclub OM. Donnerstag, 30. August bis Samstag, 1. September. Jeweils ab 21 Uhr. Weitere Informationen unter musikclub-om.de. Gönnen Sie sich mit Ihren Urbits Erholung vom Arbeitsalltag. Action, Comedy und Romantik auf Großleinwand im Offenburger Multiplex-Kino Forum. Traumhafte PS-starke Mietwagen bei Exclusive Cars in Oberschopfheim. Und Spaß für die ganze Familie in Deutschlands einzigartigem Indoor-Erlebnispark Sensapolis in Böblingen-Sindelfingen. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Es war wunderschön und ist es immer noch. Oh, das fühlt sich gut an. Und so sanft, so rein, so frisch. Das unvergessliche Gefühl makelloser Frische. Zahnprophylaxe bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So. Jetzt wissen Sie es. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Ein besonderer Abend, Nachtschwimmer. Weil das Codex bedankt sich für 6000 Klicks bei Gefällt mir auf der Facebook-Codex-Seite. Ja. Und deshalb gibt es folgendes Angebot. Alle Fans, die sich da angeklickt haben, drucken bitte auf DIN A4 den Zettel aus, der garantiert 20 € Freiverzehr pro Formular. Bis 24 Uhr aber nur, ja? Ihr geht auf die www.facebook.com/Codex-Club-Seite und da könnt ihr das Teil runterladen und bringt es dann mit, bitte. Dann gibt es 20 € Freiverzehr. Und ab 23 Uhr nachher kommt ja die Live-Übertragung wie jeden Freitag aus dem Club direkt. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Single Party. Single Party. Yeah. Es gibt viel zu viele Singles. Leute, da muss man was tun. Das Codex macht was. Jeder, wo den Club betritt, egal ob Single oder nicht Single, kann eine Nummer an sein Hemd oder was auch immer anhand bekommen. Und dann kann man Briefe schreiben oder empfangen. Da gibt es extra eine Poststelle. Dazu gibt es Statusbändchen, die euren Status anzeigen. Zum Beispiel grün, für alles offen, rot, kein Bock und so weiter. Also codex-club.de. Codex Club in Aachen. Alle Ladies morgen Samstag bis 24 Uhr, 10 € Freiverzehr. Alle Ladies, Formulare auch gültig. Ja, was sagt man dazu? Super! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Ich sage Hallo. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey. Der Raubtier-Sound. Spezial. Ja, das war nochmal ein bisschen 90er-Spezial. Alles top. Top-Titel war damals auf den Tanzflächen gelaufen ist. Ja, genau. Ja. Radio. DJ. Este número está siendo ocupado. Por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo. Vamos, bolero. Jawohl, die Freaks, ihr habt längst rausbekommen. Fleetwood Mac. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most, most, most. Super, 22.03 Uhr, ja Mann. Und das ist die Zeit, wo sich der Nachtschwimmer überlegt, ob er weggeht von zu Hause. Genau. Apropos weggehen, ich weiß nicht, ehrlich. Aber ich bin trotzdem sauer auf dich. Überall, wo ich hinkomme, deutet man auf mich und lacht. Das kann aber nichts Neues sein. Ey, das ist nicht neu, Erl. Du bist bekannt wie ein roter Hund. Hä? Bist du jetzt sauer? Sorry, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Du, ich hetz die Katze auf dich. Hier, die Studiokatze. Nicht zu glauben. Das kannst du mir doch nicht einfach versauen. Doch. Hast du denn überhaupt keinen Anstand? Da ist die Tür, verschwinde. It's Party Time. Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Der fantastische Freitag. Gonna be your hit for the summer. Te gusta el tacata? Oye! What's the party? Who's the app? Hossa, hossa, hossa! Brasil Connection! Dale mamacita con su tacata! Dale mamacita, tacata! Dale mamacita con su tacata! Dale mamacita, tacata! Let's have some fun, this beach is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beach is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Party people! In full effect, that's me, DC, the brain supreme, and my man Steve Roland. We're kicking the flow, we're kicking the flow, and it goes a little something like this. Takata, takata, satzfreundlich, jawohl, satzfreundlich, hab ich gesagt, jawohl. Freundlich habe ich gesagt nochmal. Jawohl! Mir kannst du noch ein Weißbier bringen. Freundlich habe ich gesagt nochmal. Jawohl! Takta, takata. Fantastische Freitag. Yeah.

Und mehrere Farben für alle Statusse, ja? Und für Ladies bis 24 Uhr morgen 10 Euro. 10 Euro Freiverzehr. 10 Euro Freiverzehr. Ja. Codex Club in Aachen. Und nächsten Freitag die letzte Schaumparty dieses Jahr. Nur als Voranzeige. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Ja, Schwärmer! Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Adrenalin pur. Servus, grüezi wohl und hallo. Und hallo.

braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Ich lach schon vorher. Ha? Die doofe Witze-Ecke. Swedish House Mafia. David Guetta und Police. Affenscharf. Okay, zum Thema. Eine Frau geht während einer Party zu einem Mann und sagt zu ihm: Wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Ihr Getränk vergiften. Das können Sie drauf verlassen. Darauf der Mann: Sie, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich das sogar trinken. Working on the Moon, 22.36 Uhr. Haben wir einen? Ja. Oma kommt auf der Heimfahrt um 4 Uhr morgens in eine Polizeikontrolle. Der Polizist: aussteigen und blasen. Oma: Gott sei Dank. Bumsen kenne ich nämlich nicht mehr. Es reicht. Ruhe. Das ist doch nicht normal. Dankeschön. Also dieser Witz ist nun wirklich uralt. Das gibt's nur bei Radio. Oh Mann, da fällt ich im Kopf nicht aus. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. done. Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. Dream on, white boy, white boy. It's a dream nice on, day for a white wedding. Wake up to a brand new day. It's a nice day to find a dream start again. Spitze. Wir haben 22:41 nach Schwemmer und mir rennt die Zeit wieder davon. Al, was geht's? Es ist irgendwie schön, hier mit dir so zu sitzen. Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? 10. Also stehen wir noch ungefähr eine 6er-Packung vorm Beischlaf, ja? Wenigstens. Jetzt sind wir da voll, ne? Achtung, Männer, stillgestanden! Sir, ja, Sir, nein, Sir, ja, Sir! Macht Spaß? Ja, Sir!

Und das müsst ihr mitbringen und am Eingang vorlegen, an der Kasse. Dann bekommt ihr 20 Euro freien Verzehr. Ja, wie finde ich? Übrigens, nur bis 24 Uhr, ja? Ein Haken muss ja dran sein. Ja, genau. Und kurz nach den Nachrichten kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club Maximum Kloppen. Yay! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Single Party. Die Mega Single Party. Jeder, der reinkommt, bekommt eine Nummer. Da kann man dann Briefe schreiben und Briefe empfangen. Das ist manchmal ganz überraschend, Nachtschwärmer. Dazu gibt es noch Statusbändchen. Ob man gar keine Briefe haben will oder ob man überhaupt niemanden kennenlernen will. Oder ob man interessiert ist, ja? Alle Ladies bis 24 Uhr. 10 Euro Freiverzehr morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Wow! Hier ist ja heute gar nichts los. Ist doch Schrott, da müssen viel mehr Knaller rein. Jetzt kommt auch noch der Krach dazu. Charlie! Dieses Wundermittel bringt die Herzen der Mitmenschen zum Strahlen und vor Freude bleibt dir die Luft leer. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh. Come to the side that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the plate on, for my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh. I got your hey, yo, now listen what I say. Übrigens, noch schon mal apropos Facebook, ich würde mich freuen, wenn auch mal bei mir drauf geht. Charlie 2000 in Buchstaben, nicht mit Zahlen bei Facebook. Und bei Wer kennt wen mit Zahlen und Buchstaben. Was geht bei Bandis? Spürst du, wie erregt ich bin? Nein, Al. Es ist wie immer. Wenn du erregt bist, spüre ich gar nichts. Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Und

schlecht natürlich und bedauerlich für unsere Fluggäste. Das ist natürlich das Schlimme daran, aber die Wirkung blieb doch limitiert. Ob es morgen weitere Streikaktionen in Deutschland geben wird, darüber hat die Gewerkschaft UFO noch nicht entschieden. An der Costa del Sol in Spanien wüten Waldbrände. Nahe dem beliebten Badeort Marbella wurde die verkohlte Leiche eines Briten gefunden. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Regierungschef von Andalusien sagte vor der Presse, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. Außerdem behindere das schwer zugängliche Gelände die Löscharbeiten. Die schlechten Nachrichten bei Facebook reißen einfach nicht ab. Die Aktie des sozialen Netzwerks ist auf ein neues Allzeittief von knapp über 18 US-Dollar gefallen. Zum Börsengang im Mai hatte das Papier mit 38 Dollar noch mehr als doppelt so viel gekostet. Vor allem die Sorge um ausbleibende Werbung bei Facebook drückt den Aktien